Meine Damen und Herren, wenn mich hinten einer nicht versteht, dann soll er sich bitte rühren, damit ich etwas lauter spreche. Ich neige dazu, bei meinem Vortrag immer leiser und leiser zu werden. Also machen Sie mich bitte darauf aufmerksam. Ich muss was vorausschicken. Wenn ich im Folgenden von Sozialismus und von Sozialisten spreche, von diesem ungeliebten Begriff, dann meine ich durchaus nicht Marxismus. Marxismus ist nur eine, und zwar eine abstruse Abart des Sozialismus. Es gibt einen berühmten deutschen Soziologen, Werner Sombart, der hat jetzt vor etwa 100 Jahren, also 1934 glaube ich, Werner Sombart, ein Buch geschrieben, Der deutsche Sozialismus, in dem er ungefähr ein Dutzend völlig verschiedener Gesellschaftssysteme beschreibt, die alle als Sozialismus bezeichnet werden können. Und unter denen war der Marxismus nur eine Abart, ich spreche noch drüber. Der deutsche Sozialismus in diesem Buch und auch in der Realität, nicht nur im Buch, ist die Ideologie der Volksgemeinschaft. Das ist sehr wichtig. Als Sozialismus kann man jede Gesellschaftslehre bezeichnen, jede Gemeinschaftslehre. Nun, wer ist eigentlich ein Linker? Nun, die Antifas sind es jedenfalls nicht. Die Antifas sind nur die bezahlten Prügelmilizen der Merkel-Junta. Die Antifas entsprechen ungefähr den gesellschaftlichen Kräften in der DDR, die vom Innenministerium geschickt worden sind, um bestimmte Inhalte publik zu machen. Muss man eine Uhr hinlegen, sonst quatsche ich zu lange. So. Die Antifa wird durch den Merkel-Staat gefördert. Nicht, wie man manchmal hört, durch einen Demolohn, der dann von einem Autobus schnell mal ausbezahlt wird, irgendwie kompliziert organisiert. Aber Millionen gehen an Steuergeldern aus dem Steuertopf, gehen für links-linke Gruppierungen drauf, die dann von diesen Gruppierungen dazu verwendet werden, diese Demonstrationen also durchzuführen. Und die Städte selber, in denen Demonstrationen durchgeführt wird, wo die Antifa hinkommt, die bezahlen ebenfalls auch, man weiß nicht genau wofür, pro Demonstration 50 oder 100.000 oder 200.000 Euro an zusätzlichen Kosten. Ich weiß nicht wofür. Wird auch ihm gesagt. Also die Antifa vertritt keinerlei Ideen, keine Ideologie. Die Antifa ist nicht links oder sonst irgendwas. Die Antifa sind nichts weiter als unpolitische Polit-Hooligans. Man kann überhaupt daran zweifeln, ob die Begriffe rechts und links heute noch irgendetwas aussagen, was sich dazu eignet, die gesellschaftliche Wirklichkeit zu beschreiben. Natürlich hat das System einen Nutzen davon, dass sich die Linken und die Rechten bekriegen. Teile und herrsche. Horst Mahler hat dazu gesagt, der ja aus dem linken Lager kommt, aus dem extrem linken Lager kommt, hat er mal gesagt, Leute, ihr müsst die Linken so betrachten, wie im Krieg die Schwerstverwundeten betrachtet worden sind. Sie bedürfen unserer Teilnahme und unserer Mithilfe, unseres Mitleids. Sie sind vielleicht heilbar, vielleicht auch nicht, so ebenso wie schwerst verwundet. Ja, aber sie sind unsere Volksgenossen. Nun, die Begriffe rechts und links sind in Wirklichkeit vollkommen sinnentleert. Es lässt sich kaum mehr bestimmen, was heute rechts oder was heute links bedeuten soll. Keiner sagt so richtig. Es gibt wohl nur Bürger, die mehr nachdenken, nachdenkliche Bürger und solche, die von ihrem Denkvermögen weniger Gebrauch machen, also so mehr naive, nicht wahr? Also das ist die heutige Situation von links. Ursprünglich, vor Jahrhunderten und noch sehr viel länger, hatte die Linke aber ein tatsächlich wohlfundiertes und sehr lange überliefertes, ein ernstzunehmendes Programm. Der Sozialismus aller Spielarten will das Problem lösen, dass eine Gruppe von Menschen die Macht gewinnt, eine andere Gruppe zu zwingen, die Arbeit für sie zu erledigen, und der Ertrag dieser Arbeit fließt dann an die Befehlenden. Etwa Knechte pflanzen und ernten die Kartoffeln, mühsam, wer mal Kartoffeln gepflanzt hat oder geerntet hat, der weiß, wovon ich rede. Und die Herren verspeisen sie. Dieses Grundproblem der Ausbeutung einer Gruppe durch eine andere begleitet den Menschen schon seit der Steinzeit. Und heute ist dieses Verhältnis, auch wenn das nicht so offensichtlich ist, aber ich kann das auf Nachfragen nachher genau erläutern, zur Grundlage der Politik überhaupt geworden. Der Neoliberalismus ist nichts anderes als die Ideologie der Ausbeutung und der Umverteilung des Produktivvermögens von den Produzierenden auf eine kleine Clique von Besitzenden. Regime von Sklavenhaltern und Ausbeutern haben ganze Staaten begründet. Und wenn man die in eine Reihenfolge stellt, in der Neuzeit war die Spitze dieser Staaten ganz bestimmt das britische Weltreich. Die Nutznießer des Empires waren aber keineswegs der englische Landarbeiter oder der Bergwerkskumpel aus Wales, sondern die Handelsgesellschaften, die aus den Kolonien Güter nach England und in die höhergestellte, entwickelte Gesellschaft transportiert haben, die haben den Profit abgeschöpft. Man nannte sie die Companies ganz allgemein. Die Companies kontrollierten den Handel und sie kontrollierten zunehmend auch den Staat Großbritannien. Das beste Beispiel dafür ist der Opiumkrieg, wo eine Familie, eine Dynastie, Sassoons, die in England beheimatet war, festgestellt hat, dass sie sehr viel Gewinn machen könnten mit ihrer Opiumernte aus Indien, wenn sie die nach China exportieren dürften. Aber die Chinesen, der Kaiser von China, der wollte das nicht. Der hat gesagt, in mein Land kommt kein Opium hinein, das ruiniert mein Volk. Dann gab es einen Krieg von Großbritannien gegen China, um dieses Importverbot von Opium zu durchbrechen und durchzusetzen, dass das Opium importiert werden konnte nach China. Natürlich haben die Engländer gewonnen und das Opium drang nach China ein und ruinierte das Volk für 100 oder 150 Jahre bis zu den Revolutionen. Die Companies haben dadurch einen märchenhaften Reichtum angehäuft. Einen absolut märchenhaften Reichtum, man kann das in Zahlen kaum ausdrücken. Als etwa um 1900 absehbar wurde, dass die weitere Ausdehnung des Empires sich nicht fortsetzen lassen würde und die weltweite Ausdehnung der Ausbeutung eben nicht möglich sein würde, da kamen die Manager und Banker und Eigentümer der Companies, eine kleine Gruppe nur, auf die Idee, ihre gigantischen Vermögen nach Amerika zu transferieren, das damals noch eine total verschuldete, halbwilde Gesellschaft am Rande der Welt, da hinten irgendwo, war eine Pioniergesellschaft. Diesen Transfer muss man sich als gigantische Aktion der Geldwäsche vorstellen. Sie haben Mittel und Wege gefunden, dieses Vermögen ist sehr schwierig, also es ist ein riesiges logistisches Problem. So viel Geld, das teilweise in Immobilien in Indien oder in irgendwelchen anderen Kolonien steckte, locker zu machen und nach Amerika zu transferieren und dort so zu deponieren, dass es nicht verloren ging, dass es erhalten wurde und sich vermehrte. Nun, das geschah, trotz eines Stillstandes des britischen Empires die Ausbeutung auf die ganze Welt ausdehnen zu können. Die Instrumente dazu waren zunächst die Gründung der Fed, der amerikanischen Notenbank, die ja nur ein Syndikat, also eine Mafiagesellschaft, ein Syndikat profitorientierter Privatbanken ist. Die Fed, die Notenbank der USA, ist durchaus keine staatliche Institution und die grünen Scheinchen, die sie drucken, sind nur Bankgeld. Sie sind kein staatliches Geld, es ist eigentlich Privatgeld. Jeder Dollar, der in der Welt auftaucht, ist nur Privatgeld, das von diesen Banken herausgegeben wird, aber über Duldung und Förderung des amerikanischen Staates. Der amerikanische Staat könnte, wenn er die Macht dazu hätte, auch das Geld selbst herausgeben. Ja? So verdienen die Banken dann diese 10 Privatbanken und der amerikanische Staat, die Allgemeinheit in Amerika, könnte selbst diesen Gewinn einstreichen. Und daraus Ausgaben bestreiten, die dem Volk nützen. Nun, die Fed-Gründung war nur der erste Schritt. Es folgte die inszenierte Weltwirtschaftskrise und die ebenso inszenierten beiden Weltkriege. Der erste Weltkrieg, der zufällig ein Jahr nach der Fed-Gründung ausbrach, nur Zufall. Und der Zweite Weltkrieg, der eben war. ebenfalls aus einem weit hergeholten Anlass ausgebrochen ist. Später das Abkommen von Bretton Woods, das am Ende des Zweiten Weltkrieges dem Dollar eine Vorrangstellung gegenüber allen anderen Währungen einräumte, die Gründung der Weltbank, die Gründung der Welthandelsorganisation, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich und ich könnte so fortsetzen, die UNO ist eindeutig ein Instrument dieser Gruppe, die NATO selbstverständlich und auch die EU. Sie wissen, dass sowohl die NATO als auch, sowohl die UNO als auch die EU Ordnungen herausgegeben hat, also Befehle, dass die Einwanderung von Millionen Kulturfremder in die Länder Europas und besonders Mitteleuropas befohlen. Nun, eine winzige, aber übermächtige Gruppe von vielfach Milliardären, von Superreichen, betreibt den weiteren Transfer des erarbeiteten Wohlstands der Völker und der Arbeitenden auf diese kleine Gruppe. Um das klarzustellen, diese kleine Gruppe hat keine ethnischen Interessen. Die arbeiten nicht für irgendeinen Staat oder für irgendein Volk. Die arbeiten nur für den Profit- und Machtzuwachs dieser kleinen Gruppe. Man nennt sie die Oligarchen oder nach einem Satz vom britischen Außenminister Disraeli, die 300. Es sind nicht mehr als 300. Und die Ideologie, die das möglich macht oder die das beschreibt, ist der Neoliberalismus. Wie gut das inzwischen gelungen ist, sieht man daran, dass mittlerweile nur noch 8 einzelne Menschen über so viel Geld verfügen wie die gesamte ärmere Hälfte der Menschheit. Und innerhalb der Bundesrepublik oder eines anderen europäischen Staates, auch Amerika, sind diese Verhältnisse relativ ähnlich. Also da gibt es auch eine große Mehrheit von Leuten, die nichts oder nicht viel haben, und eine sehr kleine Gruppe von Menschen, eine sehr, sehr kleine Gruppe von Menschen, die über sehr große Vermögen verfügen. Nun, bereits im amerikanischen Bürgerkrieg, bei der Gründung der USA, wurde eine Erfindung gemacht, um diese Ideologie voranzutreiben. Das war eine Pervertierung, eine Umkehrung der damals im Schwange befindlichen demokratischen Idee, der Idee, dass das Volk die Herrschaft ausüben soll. Das beherrschte Volk soll also selber die Herrschaft ausüben. Und die Gründungsväter der USA haben dann die sogenannte repräsentative Demokratie als Zerrform der Volksherrschaft erfunden. Hört man mich da hinten? Ja, ja. Ja. Gut. Als Mittel, um die Ausbeutung zuzulassen und das Volk durch Brot und Spiele und Wahl ruhig zu halten. Hilfreich dazu erwies sich auch ein Betrugsvokabular, ein ganzes Lexikon von Betrugsbegriffen, etwa das Gerede vom Liberalismus oder von der Befreiung von Regeln, die in Wirklichkeit von der Gemeinschaft auferlegt wurden, um genau das zu verhindern, was der Neoliberalismus durchführen will, nämlich die Umverteilung von unten nach oben. Beim freien Markt, ein anderes dieser Betrugsvokabel, geht es ja gerade um die Verzerrung des Marktes. Das heißt, es soll nicht frei gehandelt werden, fair, und du gibst mir das, was ich brauchen kann, ich gebe dir das, was du brauchen kannst. Sondern jeder Markt, jeder Handel soll so durchgeführt werden, dass beide Partner verlieren und gewinnen tun die Oligarchen. Sehr plausibel dargestellt finden sich diese Zusammenhänge aus linker Sicht, aber objektiv, im Beitrag von einem Herrn Ernst Wolf in dem Sammelband Fassadendemokratie. Ich kann euch die Verlagsdaten und die URL mitteilen. Eine URL habe ich da nicht stehen, aber die Verlagsdaten kann ich, die biografischen Daten kann ich mitteilen. Und zweitens, in gerade dem Buch, das Meinolf Schönborn vorher vorgestellt hat und das ich schon oft erwähnt habe, von Michael Wirthelm, komm heim ins Reich, Handbuch zur Befreiung. Und da ein Kapitel ziemlich weit hinten in diesem dicken Buch, zweiter Deutungsversuch des Geschichtsprozesses auf Seite 357. Ich kann diese Zahlen nachher nochmal nennen und auch die URL, wie man sich das im Netz herunterladen kann. Nun, dieses Buch ist nicht von Horst Mahler geschrieben, aber ganze Kapitel sind damit überschrieben, dass der Autor, der vermutlich nicht Michael Wirthelm heißt, sagt, in diesem Kapitel verwende ich die Gedanken von Horst Mahler. Also wer etwas hält von Horst Mahler und wer etwas hält von Bekenntnis zu unserem Volk, soll sich dieses Buch besorgen und soll es durchlesen. Es ist sehr dick. Nun, ein derartiger Zwang zur Arbeit für die Herren führte selbstverständlich zu Widerstand. Von alters her haben sich die Menschen gegen diese Zumutung gewehrt. In der Antike waren es zum Beispiel Sklavenaufstände die Folge, die Bauernkriege in Deutschland und in der Neuzeit etwa die Französische Revolution waren Ausdruck des gleichen Aufbegehrens. Dieser Widerstand gegen die Ausbeutung als ursprüngliche linke Idee, die inzwischen völlig pervertiert worden ist, die ist ja offensichtlich gerechtfertigt. Das heißt, der Ursozialismus ist gerechtfertigt. Der nachdenkliche linke Historiker Nolte spricht in seinem letzten Buch Streitpunkte in einem ganzen Kapitel von diesen Zusammenhängen und formuliert das historische Recht der ewigen Linken. Also es gibt eine Linke seit der Steinzeit, auch wenn man es damals noch gar nicht so genannt hat und erst seit kurzer Zeit so bezeichnet, genau genommen seit 1848. Aber die ursprüngliche linke Idee bestand schon in der Steinzeit und in der Antike. Der Sozialismus jeder Spielart fordert also, dass im Volk keiner unter Zwang und Täuschung ausgebeutet wird und die erarbeiteten Werte, die vom Arbeitenden erarbeiteten Werte, dann der Bereicherung irgendwelcher Herren dienen. Jedem sollen die Früchte seiner Arbeit selbst zufließen. Das ist das Prinzip der gerechten Leistungsgesellschaft. Und wenn man so viel hört von Gerechtigkeit und Gerechtigkeit und die müssen ja Geld kriegen und die müssen Geld kriegen, das ist Gerechtigkeit, nichts anderes. Der Sozialismus sichert also jedem Menschen die Teilhabe an den lebensnotwendigen knappen Gütern, die in der Volkswirtschaft erzeugt werden. Nun, allerdings hat die Linke in ihrer jahrtausendenalten Geschichte stets, in jedem Fall, zwei grundlegende Fehler gemacht. Der erste Fehler, es fehlte in den allermeisten Fällen eine Vision für die Gestaltung der Gesellschaft nach der Revolution. Ja, wir bringen die alle um, wir hängen sie an Laternen, dann sind wir die Herren. Und dann werden die für uns arbeiten. Das heißt, nach der Revolution sollte das gleiche System weitergeführt werden, nur die Rollen wurden getauscht. Ja? Besonders deutlich wird diese Sinnwidrigkeit im Marxismus. Der Marxismus fordert ja Revolution und die Diktatur der Lohnabhängigen, also die Diktatur des Proletariats. Das sind aber die Lohnabhängigen. Nun war Marx ja kein Dummer, der hat sich überlegt, naja, und dann, was machen wir dann? Und er hatte folgende Lösung: die Diktatur des Proletariats wird lange Zeit notwendig sein, bis sich die Leute so sehr an die neuen gesellschaftlichen Verhältnisse gewöhnt haben, dass sie das in ihre Gene aufgenommen haben. Und dann würden sie ja ganz von selber ihren Kindern und ihren Enkeln diese sozialen Einstellungen übermitteln. Und man bräuchte den Staat nicht mehr, der Staat würde absterben, die Diktatur wäre nicht mehr nötig, könnte beendet werden und dann gäbe es sozialen Frieden bis in alle Ewigkeit. Nun, jeder Gymnasiast im Bio-Leistungskurs mit 16 Jahren lernt, dass erworbene Eigenschaften nicht vererbt werden können. Also das, was die Leute angeblich an lauter so positiven Dingen in der Erziehungsdiktatur des Proletariats gelernt haben, vererben sie durchaus nicht. Man muss in jeder Generation die Leute wieder durch Erziehungsdiktatur dazu bringen. Und wir haben ja mehrere Beispiele davon gehabt, von realem Marxismus, nicht realem Sozialismus. Da gab es nur ein Beispiel. Und niemals ist der Staat abgestorben, sondern das System ist gescheitert. Der zweite wesentliche Fehler: die Linke hat sich in ihrer mehrtausendjährigen Geschichte stets auf ökonomische, auf wirtschaftliche Zusammenhänge gestützt und die versucht zu verändern und hat auch untersucht, welche Herrschaftsverhältnisse zu diesen Ausbeutungsverhältnissen führen. Und das ist der eigentlich gravierende Fehler dieser Ideologie. Denn wer bloß ökonomisch, wirtschaftlich argumentiert, der lässt die wesentliche Bedingung des Menschseins außer Acht. Der Mensch unterscheidet sich von allen anderen Lebewesen durch seine Fähigkeit, Begriffe und Vorstellungen zu bilden, zu planen, zu denken, Gedankenfolgen zu entwickeln, Ideengebäude zu errichten. Er unterscheidet sich, seine essentielle Eigenschaft, seine wesentliche Eigenschaft ist die Geistigkeit. Der Verstand, die Vernunft, der Geist des Menschen. Brecht hat zwar recht, erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Das heißt, der Sozialismus sorgt für die materiellen Bedürfnisse des Menschen und dann kann man darüber reden, über Kultur, über Religion, über andere Dinge, vielleicht. Ja? Also das eine wäre der Sozialismus, der sorgt für das Fressen. Und das andere wäre der Nationalismus, ich erläutere das noch gleich, der kümmert sich um Geist und Kultur. Aber die Linke lässt den Geist völlig außer Acht. Die Linke begnügt sich mit dem Fressen, mit den ökonomischen Zusammenhängen. Nun, das Ergebnis der Geistigkeit des Menschen, also der essentiellen Eigenschaften des Menschen, ist die Kultur. Das ist die Gesamtheit aller geistigen Leistungen. Kultur ist aber etwas, was ein Einzelner nicht vollbringen kann, nicht schaffen kann und nicht bewahren kann. Es ist eine Gemeinschaftsveranstaltung notwendig, anders geht es nicht. Der Mensch ist ein soziales Wesen und einer alleine ist nicht imstande, eine Kultur aufrechtzuerhalten oder zu schaffen. Die alleine kulturschaffende Gemeinschaft ist das Volk. Das Volk ist der alleinige Träger der Kultur. Und da kommt noch was dazu. Man gründet ja mit demjenigen Partner eine Familie, mit dem man reden kann, auch mit dem man sich verstehen kann, auch sprachlich verstehen kann, und der die gleichen Werte irgendwie teilt. Und den Partner muss man auch gut treffen können. Wenn man nicht trifft, dann ist es nur halb so schön. Schon deshalb, es gibt auch andere Gründe, ist das Volk Kulturgemeinschaft und zugleich Siedlungsgemeinschaft und zugleich Herkunftsgemeinschaft. Das Volk ist also Kulturgemeinschaft, Siedlungsgemeinschaft, Herkunftsgemeinschaft, und das beruht alles auf der essentiellen Eigenschaft des Menschen. Nun, diese Zusammenhänge sind nicht nur uns allen klar, sondern waren auch die Väter des Grundgesetzes der Bundesrepublik, die diese Gedanken als richtig anerkannt haben. Das überwölbende Prinzip des Grundgesetzes der Bundesrepublik ist die Bewahrung der Menschenwürde. Das ist der Artikel 1, das oberste Grundrecht jedes Bürgers der Bundesrepublik, steht im Grundgesetz. Und was ist die Menschenwürde? Die Menschenwürde, also nicht die Kaninchenwürde oder die Papageienwürde, Schildkröten und so weiter, sondern die Würde des Menschen liegt in seiner essentiellen Eigenschaft, also im Geist. Die Menschenwürde ist nichts anderes als die Geistigkeit des Menschen. Und aus der Anerkennung der Geistigkeit des Menschen erfolgt die Anerkennung der Kulturgemeinschaft des Volkes. Und folglich steht auch im Grundgesetz, alle Politik ist so auszurichten, dass das Wohl des Volkes, und es steht sehr wohl dort, das Wohl des deutschen Volkes gemehrt, Schaden von ihm gewendet werde. Das steht wörtlich im Grundgesetz. Manche haben es nicht gelesen, zum Beispiel Merkel kennt das nicht. Eine im Sinne des Grundgesetzes richtige Sozialordnung für den Souverän, das deutsche Volk, habe ich gerade erläutert, erfordert also eine Leistungsgesellschaft, in der keiner ausgebeutet wird, den Sozialismus, und die der Erhaltung und Weiterentwicklung der angestammten Kultur, also das völkische Prinzip mit einem Fremdwort, den Nationalismus. Nun, dies ist also nicht nur die Position des Grundgesetzes, das heute nicht so sehr beachtet wird, sondern dies ist auch das Prinzip einer heimattreuen Bewegung, unsere natürlich, und der Kompaktbewegung. Sie kennen die Zeitschrift Kompakt, Chefredakteur Jürgen Elsässer. Der hat genau diese Gedanken als Linker, diese Gedanken unter dem Jubel der Bewegung auf der Oppositionskonferenz von Kompakt 2017 in Leipzig dargestellt. Die Rede ist noch im Netz zu finden, ich kann euch die URL nennen. Und er sagte: Wir verbinden Patriotismus und Einsatz für die Arbeiter und die Schwachen in diesem Land. Nationale und soziale Befreiung des deutschen Volkes. Erst kommt das Volk, dann kommt das Land und erst ganz am Schluss kommt die Partei. Wir wünschen uns, dass dereinst eine Nationalversammlung frei gewählter deutscher Volksvertreter stattfindet, die eine echte Verfassung ausarbeitet. Das steht auch im Grundgesetz. Danke.